MC, India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik mit einem Special Feature aus der Reihe Studio Talk. AMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei AMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache viele Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten Musiktiteln. AMC, India Meets Classic, wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen. www.imcradio.net imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer für das Special Miles from India Backstage Talk. Den vertrauten Hörern unserer Sendung zur indisch-klassischen Musik mag es verwundern, dass wir dieses Feature mit Klängen aus der Welt des Rock, Jazz und Fusion einläuten. Es spielt unverkennbar kein geringerer als Miles Davis, legendärer Jazz-Trompeter mit dem Rock-Jazz-Gitarristen John McLaughlin. John McLaughlin spielte am 28. Mai 2008 mit seiner Formation Force Dimension in dem Altona Kultur- und Kommunikationszentrum Fabrik. Im Rahmen seines Hamburg-Besuches hatte ich diesen Ausnahmemusiker vor der Kamera. Zu Beginn hörten wir einen Ausschnitt aus Gemini Double Image aus dem Doppelalbum Live Evil. Diese Live-Aufnahmen sind die einzigen, die das Zusammenspiel von Miles Davis und John McLaughlin dokumentieren. Die Mitschnitte stammen aus dem Club The Cellar Door in Washington D.C. mit Auftritten am 6. Februar bzw. 3. und 4. Juni 1970. Zu John McLaughlin gäbe es unendlich viel zu sagen. Das Musikmagazin Rolling Stone zählte ihn im Jahre 2003 zu den 100 größten Gitarristen aller Zeiten. Dieser Ausnahmekünstler hat über mehr als 4 Jahrzehnte das Gitarrenspiel, den Jazz und verschiedenste musikalische Stilrichtungen nachhaltig beeinflusst. Herausragend sind Musikprojekte mit der indisch-klassischen Musik, die John mit zahlreichen Aufenthalten in Indien eingehend studierte. Das Gespräch mit John führte ich vor dem Hintergrund diverser Projekte, die er in Indien kürzlich realisierte. Aber lassen wir den Meister des Griffbretts nun selbst zu Wort kommen. Hallo John. Hallo LJ. It's great that we have you here today. Hallo John, es ist wunderbar, dass wir dich heute hier in Hamburg zu Gast haben. Dieser Ort, die Fabrik, ist eine fantastische Location. Vor langer Zeit spielte hier Miles Davis ein berühmtes Konzert in den 80ern. Deine Aktivitäten mit Miles Davis gehen bis ins Jahr 1969 zurück. Du warst in New York für die Aufnahmen für dieses berühmte Fusion-Album In a Silent Way. Well, you give me a great honor to give me the chance to speak about my music for your program. Thanks a lot. Yeah. I know Fabrik very well. Yeah. Always a nice audience. Hallo LJ. Ja, es ist mir eine große Ehre, dass du mir die Gelegenheit gibst, in deiner Sendung über meine Musik zu sprechen. Ich kenne die Fabrik sehr gut. Das Publikum war immer großartig. Ich liebe Hamburg und spiele hier schon seit vielen Jahren. Eine großartige Stadt. Es waren wunderbare Zeiten. Absolut wunderbar. From that time on, we as the music lovers had very beautiful tunes from your side to our ears and your big projects in the 70s from Shakti, Mahavishnu Orchestra is something what we during a decade time of 40 years enjoyed and seitdem genießen die Musikfreunde deine schöne Musik und wir erfreuen uns an deinen großartigen Projekten seit den 70er Jahren, Shakti und Mahavishnu Orchestra, nun mehr als 4 Jahrzehnte. Und was mich überrascht, dass du immer noch mit einem so hohen Tempo unterwegs bist. Well, thanks God, I'm healthy and the music keeps coming, so I'm still here. As long as I'm healthy and fit, I will play because I'm born to play music. But just in passing, you spoke about Miles, and And I know this program has got an aspect of the Indian culture and music in it. And I should point out that already a long time ago, because even in 69 I began studying. Nun, ich danke Gott, dass ich gesund bin und die Musik aus mir herausströmt. Ich werde immer spielen, solange ich mich gesund und fit fühle. Ich wurde geboren, um Musik zu spielen. Aber ich darf auf Miles Davis zurückkommen. Du hattest über ihn gesprochen und ich weiß, dass deine Sendung sich besonders dem Aspekt der indischen Kultur und ihrer Musik widmet. Ich sollte darauf hinweisen, dass vor langer Zeit, bereits im Jahre 1969, ich mit dem Studium der indischen Klassik begann. Ich hatte mich bereits mit der indischen Philosophie befasst. Und so hat es sich einfach ergeben, dass die Musik hinzukam. So begann ich zu jener Zeit mit der nordindischen Musik. Kurze Zeit später, vielleicht 9 Monate, habe ich den Tabla-Spieler Badal Roy kennengelernt. Ich habe Miles sofort davon erzählt. Miles, ich meine, er ist der wahrhaftige Fusion-Meister. Miles hat Badal Roy eingeladen, um mit ihm für seine Plattenaufnahmen zu spielen. Ich kannte auch einen Sitar-Spieler, Khalil Balakrishna. Auch er wurde von Miles eingeladen. So war Miles bereits damals in Kenntnis der indischen Musik und äußerst empfänglich dafür. Miles folgte auch meinen Vorschlägen für die Aufnahmen im Studio. Till today, Miles' spirit is, would say, very actual, because you had a world premiere on 9th May in New York with... Und bis heute ist der Geist von Miles gegenwärtig. Ich würde sagen, sehr aktuell. Du hattest am 9. Mai in New York eine Weltpremiere mit dem Projekt Miles from India, an dem du mitgewirkt hast. But you know, I should, just before we leave the past, this 1969, which was a fabulous year for me, by it was already by 1969, by late 70, the fall of 1970, I finished a club date with Miles in Boston. Ganz richtig, aber bevor wir die Zeiten um 1969 verlassen, für mich ein fantastisches Jahr. Es war in den späten 70ern vor 1970, als ich mit Miles einen Clubauftritt in Boston gerade beendete und wir befanden uns in einem Raum wie diesem. Und Miles sagte völlig unerwartet zu mir, und es ist Zeit, dass du deine eigene Band gründest. Ich war wirklich überrascht. Ich hatte das nicht von Miles erwartet. Ich glaube bis heute, er war der ehrbarste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Was auch immer er von sich gab, alle nahmen es ernst. Er war sehr bedeutend. Und in der Art, wie er es zum Ausdruck brachte, inspirierte er mich, meine erste Band zusammenzustellen. Es war The Mahavishnu Orchestra. Und Miles kam und hat uns bei unseren Konzerten besucht. Tatsächlich kam er über all die vielen Jahre immer wieder zu verschiedenen Projekten. Er war ein sehr, sehr besonderer Mensch. Und die Tatsache, dass wir nun dieses Miles from India-Projekt von Yusuf Gandhi haben, ein sehr wertgeschätzter Freund aus den 80er Jahren, wir kennen uns nun schon 25 Jahre und dass ich an diesem Projekt teilnehmen konnte, besonders weil mich Yusuf fragte, kannst du den Titelsong Miles from India schreiben? Dies war wirklich eine große Ehre für mich. Can I write the title track Miles in India? This was really quite an honor. Aus dieser Doppel-CD, Miles from India, hören wir nun Johns Eigenkomposition. Das Album wurde 2008 für den Grammy Award als bestes zeitgenössisches Jazzalbum nominiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter milesfromindia.com. Thank you. Can you tell us something about this new aspect which is inside this project? I think we will talk later about floating point too. Mm. But I think Miles from India has already this kind of aspect inside of this cross-culture aspect, I would say. Kannst du uns etwas über diesen neuen Aspekt, der in diesem Projekt steckt, sagen? Ich denke, wir werden später auch über Floating Point sprechen. Ich denke aber, dass bereits Miles from India diesen Aspekt in sich trägt. Ich würde es nennen Cross-Culture. Kannst du uns über diese besondere Bedeutung etwas sagen? Well, I think it's to do with today, because, and it's also very relevant to my particular recording, Floating Point, that you just mentioned. Gut, ich denke, es hat mit unserer heutigen Zeit zu tun. Es ist gleichermaßen und im Besonderen für meine Aufnahme Floating Point, von der du gerade sprachst, relevant. Denn vor 20, 25 Jahren, denke ich, wäre es unmöglich gewesen, Miles from India oder Floating Point zu realisieren. Es ist eine Tatsache, dass indische Musiker schon immer von der westlichen Musik fasziniert waren. Viel mehr, als es Musiker aus dem Westen für die östliche Musik im Allgemeinen und im Besonderen für die indische Musik zeigten. In den letzten 20 Jahren hat sich eine junge Musikergeneration entwickelt, die auf westlichen Instrumenten spielt. Ich meine den Drummer Ranjit Bharat und der Pianist für Miles from India, Louis Banks, oder Shankar Mahadevan, der auch zu Shakti gehört. Diese Musiker spielen auf westlichen Instrumenten und sie spielen Jazz auf dem gleichen Level wie die großen Künstler in den USA oder in Europa. Das ist neu. Das wäre vor 20, 25 Jahren nicht möglich gewesen. So ist es für mich ein richtiger Nervenkitzel und ich bin mir sicher, es war auch für Yusuf aufregend, dass es ihm möglich war, diese Art der Reflexion, wie die Musik von Miles durch die Augen aller Kulturen gesehen und in verschiedenen Kulturen gehört werden kann. Und für mich selbst, im Besonderen für Floating Point, habe ich für jedes Stück einen dieser jungen wilden Löwen aus der indischen Musikwelt eingeladen, um mit mir als Gastsolist zu spielen. Dies wäre vor 25 Jahren unmöglich gewesen. Hear through other cultures' ears, and for myself in particular, through Floating Point, that for each piece, I invited one of the new young lions of the Indian music world, the classical Indian music world, to join me as a guest soloist, and this would have been impossible 20 years ago. I mean, you would to say U.S. Srinivas on the mandolin is one of these guys. Würdest du sagen, dass U. Srinivas auf der Mandoline zu dieser Generation gehört? Yes, to a certain degree. But in fact, Mandolin Srinivas, don't forget that Srinivas has been playing since he's 3 years old. Gewiss, zu 200%. Aber in Wirklichkeit verhält es sich so. Wir dürfen nicht vergessen, dass Mandolin Srinivas seit seinem dritten Lebensjahr spielt und als reiner Musiker der Karnatischen aufwuchs. Karnatik ist die südindische Klassik. Srinivas hat eine Vielzahl dieser Art von Crossover-Fusion-Platten aufgenommen. Aber um ihm gerecht zu werden, Srinivas ist ein wirklich reiner Musiker der karnatischen Musik auf einem reinen Instrument des Westens. Das ist das wirklich Überraschende an Srinivas. Er nahm die elektrische Mandoline und spielt auf ihr reine karnatische Musik. Das ist für mich erstaunlicher, als in der Lage zu sein, Crossover-Alben aufzunehmen, das er im Übrigen herausragend macht. Aber dies ist ein anderer Aspekt der indischen Musiker von heute, wie zum Beispiel mit Louis Banks, Ranjit Bharat oder anderen Musiker von Floating Point oder Miles from India, die mit beiden Kulturen aufgewachsen sind. Srinivas wuchs in der eher traditionellen, klassisch-karnatischen Musik auf. Aber es gibt Musiker, die täglich Miles, Coltrane, Mahavishnu, Vishanti Forever, Weather Report hören. Musiker und Fusion-Bands der 70er Jahre. Und sie wurden somit sehr beeinflusst durch diese westlichen Traditionen. Traditionen im Sinne des Wortes, wie ich es gebrauche, von traditiös, eine Ansammlung von 35 Jahren. Man kann bereits von Musikgeschichte sprechen. Weather Report, the musicians of the fusion bands of the 70s, and so became in fact very influenced by these Western traditions. Traditions, I say, I use the word judiciously, but it's already now 35 years, so there's a history there. Wie sich das wichtigste Instrument in der indischen Klassik, die menschliche Stimme, mit Johns Gitarrenspiel synergetisch verbindet, hören wir in dem Stück The Voice aus Johns CD Floating Point. Den Sänger Shankar Mahadevan begleiten Ranjit Bharat, Schlagzeug. Shivamani, Percussion, Louis Banks, Keyboards, der französische Bassgitarrist Hadrian Farrow und John McLaughlin auf der Gitarre. John McLaughlin tonight here in a concert at the Fabrik in Hamburg. John has amazing projects running. We just talked about Miles from India. Not enough. Beside Fourth Dimension, we have a very interesting aspect of a new project just released, and about this I'd like to talk with John now. John, on March you announced the new release of the CD Floating Point, yes. So far I know, on your website. Yes. John hat zurzeit unglaubliche Projekte am Laufen. Wir sprachen gerade über Miles from India. Nicht genug, neben Fourth Dimension hat John gerade ein neues Projekt veröffentlicht, über das ich mich mit ihm nun unterhalten werde.